Zur Teilnahme an dem 19. Kim Il-sung-Festival kamen der Generaldirektor des Kim Il-sung Kim Jong-il Gewächshauses in Dandong von China, Wang Dongping, und seine Begleitung, die Delegation der Tiandi-Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Dandong von China unter Leitung vom Generaldirektor Cheng Xinyan, die Delegation der Jishangun-Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Shenyang von China unter Leitung vom Generaldirektor Chang Hongchun und Generaldirektor der Tianxiang-Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Yanbian von China, Li Sangguk, und seine Begleitung am 12. April mit Zug und Maschine in Pyongyang an.